Das rumänische nationale Verarbeitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bagdusan 2017 wurde jüngst gebildet. Das Komitee beschloss, aus diesem Anlass bunte politische und kulturelle Veranstaltungen rege zu organisieren, um das heilige und revolutionäre Leben von Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre unvergänglichen Verdienste hochzuschätzen.